Sie hören jetzt drei Fragen zum Dialog. Wenn Sie möchten, hören Sie sich den Dialog zuerst noch einmal an. Antworten Sie nach dem Signal auf die Fragen. Formulieren Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Frage 1. Was passiert oft, wenn die Frau grausame Szenen sieht? Sie bekommt Angst und kann nachts nicht schlafen. Frage 2. Warum mag sie es nicht, wenn sie bei einigen Szenen die Augen zumachen muss? Wenn sie die Augen schließt, verpasst sie etwas vom Film. Frage 3. Warum möchte die Frau genau diesen Film nicht zu Hause ansehen? Der Film war vor kurzem im Kino. Jetzt ist er online nur illegal zu sehen. Viele Verben zum Thema Angst benutzt man mit einer Präposition. Lernen Sie nun einige dieser Ausdrücke kennen und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Vor etwas Angst haben. Hier kommt nach der Präposition vor der Dativ. Viele Kinder haben Angst vor der Dunkelheit.